mühevollen Tages zur Ruhe kommen. Und wir betten uns in feine Daunenkissen. Lehnen uns an, schauen zurück, wissen nie, was morgen ist. Auch jenes irgendwann seine Ruhe findet. Und der Kopf sagt, schade, sich recken und strecken, verweilen, die Gedanken zerteilen, warten auf den Schlaf. Sich recken und strecken, verweilen, die Gedanken zerteilen, warten auf den Schlaf. Zerteilen, warten auf den Schlaf.